Nun mähen sie unter Michelsberg das Korn. Die Hagebutten röten sich am Dorn. Der einzige Schatten, der zu Mittag fällt, ist der des Bussards, der sich schwebend hält. Den sechsten Sommer bin ich schon verbannt. Tief neigt sich mir das Haupt im fremden Land. Die feuchte Luft, die schwül oft Wochen währt, hat wie ein Umschlag ganz mich ausgezehrt. Ihr Wogen starr aus Raden, Korn und Mohn. Zu nichts mehr gut ist Sensen, euer Sohn. Mich hält nur, dass ich bald euch wiedersehe, ein Grab zu finden zwischen Korn und Klee.